A6a Gespräch 1 Frau Henschel, die Schilddrüsentabletten nehmen Sie täglich ein? Jeden Tag eine Hunderter, seit der Operation. Sind denn bei Ihnen darüber hinaus noch andere Vorerkrankungen bekannt? Das mit dem Bluthochdruck hatte ich Ihnen ja schon gesagt, oder? Nein, das hatten Sie noch nicht. Nehmen Sie denn Medikamente gegen den Hochdruck? Ja, zusammen mit der Schilddrüsentablette, aber nur eine halbe morgens.